بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Folge des heute inshallah ta'ala machen wir weiter mit den Hadithen von Sunan al-Imam Abi Dawud rahimahullah. Wir sind im zweiten Band auf der Seite 21 im Kapitel Unterkapitel 185 im Hadith 1001. Das Kapitel 185 ist ein Unterkapitel des Kapitels As-Salah, das Gebet. Und Imam Abu Dawud, rahimahullah, hat es genannt, dem Imam antworten. Mit dem Imam antworten, ist gemeint, man könnte darunter verstehen, dass damit gemeint ist, dass man dem Imam, wenn er einen anspricht, antworten. Oder was hier aber gemeint ist, geht um den Gruß im Gebet, wenn der Imam den Taslim spricht. Und wenn der Imam den Taslim spricht, nach rechts und nach links, dann spricht er das auf der einen Seite, um sein Gebet zu beenden, auf der anderen Seite, um seinen Geschwistern den Gruß zu leisten und auf der anderen Seite, um den Engeln den Gruß zu leisten. Samura, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, sagte, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ordnete uns an, den Gruß des Imam zu erwidern, uns gegenseitig zu lieben und uns gegenseitig zu begrüßen. Abgesehen von der Authentizität des Hadithes, ist damit gemeint, dass der Imam, wenn er den Salam spricht, man dem Salam erwidert. Und das Erwidern des Salam bedeutet automatisch, dass das Salam nach dem Salam des Imam erfolgt. Also dieser Hadith stimmt also überein mit der Ansicht der Mehrheit der Ulama, dass man als Ma'mum den Salam nach dem Imam spricht und ihm dadurch folgt und nicht gleichzeitig ihn ausspricht. Sich gegenseitig zu lieben, die Anordnung, sich gegenseitig zu lieben, ist problematisch, weil das Lieben ist ja eine Herzensangelegenheit. Und das Lieben ist eher eine Folge von bestimmten Ursachen. Und deswegen ist hier die Anordnung zu lieben, darunter verstehen wir die Anordnung, Dinge zu tun, Aussagen zu tätigen, Handlungen zu begehen, die zur Liebe führen. Wie der Prophet ﷺ in einer anderen Überlieferung sagte, Tahadau tahabbu, das heißt so viel wie beschenkt euch gegenseitig, dann liebt ihr euch. Und in einer anderen Überlieferung, die auch darauf hinweist, dass sich gegenseitige Begrüßen ebenfalls zur Liebe unter den Geschwistern beiträgt. Insofern ist die Aufforderung zu lieben eine Aufforderung, diejenigen Ursachen zu betätigen, wenn man das so sagen kann, die zur Liebe führen. Und uns gegenseitig zu begrüßen. Wir wissen, dass das Begrüßen eine Sunna ist, aber die Erwiderung des Grußes ist wajib, ist sogar Pflicht. Und das entnehmen wir aus der Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Das heißt, wenn ihr mit einem Gruß begrüßt werdet, dann erwidert ihn auf noch schönere Art und Weise. Oder erwidert ihn im gleichen Maße. Der Takbir nach dem Gebet. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte, man wusste durch den Takbir, dass das Gebet des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beendet war. In diesem Kapitel geht es darum, dass es bestimmte Formen des Dhikr gibt, die man nach dem Salah spricht. Und eine davon ist der Takbir. Und dass dieser Takbir nicht leise gesprochen wird, so wie man als Ma'mum hinter dem Imam die Adhkar, das Gebet, leise spricht. Sondern, wie heißt es, die Adhkar nach dem Salah hat man offensichtlich spürbar laut gesprochen. Und der Takbir kommt vor, manche Gelehrte sagen, es ist ein eigenständiger Takbir. Das ist Sunna, dass man einen Takbir spricht nach dem Salah einmal, besser dreimal. Oder der Takbir ist Teil des Dhikr, der mancher Adhkar, die wir schon kennen, wie das Sagen von Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar. Insofern ist es ein Hinweis darauf, dass der Dhikr nach dem Salah hörbar gesprochen wird von den Betenden und auch vom, also von den, auch vom Imam, denn dadurch erkannte man das Ende des Gebetes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, entweder weil er selbst den Takbir gesprochen hat oder weil die Leute hinter ihm den Takbir gesprochen haben. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu 1003 berichtet, dass zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beim Gedenken nach Beendigung des Pflichtgebetes mit hörbarer Stimme gesprochen wurde. Und dann sagt er, radiallahu anhuma, beziehungsweise Abu Ma'bad berichtet, Ibn Abbas sagte, ich bemerkte, dass sie fertig waren, wenn ich sie hörte. Das heißt, ich bemerkte, dass die Gebetsgemeinschaft fertig war, wenn sie den Dhikr gesprochen haben. Dieser Hadith bestätigt den vorigen und bezieht sich offensichtlich nicht nur auf den Takbir, sondern auf die Adhkar allgemein, wie wir erwähnt haben. 186. Den Taslim nicht in die Länge ziehen. In diesem Kapitel geht es darum, dass man, wenn man das Gebet beendet und den Taslim spricht, Taslim ist die Abkürzung für Assalamu alaikum oder auch die Verlängerung davon, Assalamu alaikum wa rahmatullah und so weiter. Wenn man den Taslim spricht, ist letztlich die Frage, soll man den Taslim kurz sprechen? Oder soll man ihn in die Länge ziehen? Soll man sagen, Assalamu alaikum, beziehungsweise Assalamu alaikum wa rahmatullah? Oder soll man sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullah? Das in die Länge ziehen. Diese Überschrift, was es beinhaltet, diese Thematik, und der Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, weist durch die Überschrift darauf hin, dass man ihn kurz spricht, dass ihn kurz spricht, und er erwähnt dazu die folgende Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, den Taslim kurz zu sprechen ist Sunnah. Isa sagte, Ibn al-Mubarak verbot mir, diesen Hadith dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuzuschreiben. Abu Dawud sagte, bitte nicht reden während dem Unterricht, barakallah. Abu Dawud sagte, ich hörte Abu Umair Isa ibn Yunus al-Fakhuri al-Ramli sagen, als al-Firyabit aus Mekka zurückkam, schrieb er diesen Hadith nicht mehr dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Er sagte auch, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, verbot ihn, ihn dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuzuschreiben. Abu Dawud, rahimahullah, weist ja durch diese Hadith-Kritik darauf hin, auf eine Problematik in dieser Überlieferung. Und zwar, dass eben hier die Meinungsverschiedenheit offensichtlich besteht, ob das überhaupt eine Aussage ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder eben nicht. Und das war Anlass für manche Imame, diesen Hadith für unauthentisch zu erklären. Und deswegen sagen wir, bleibt es beim Ursprung. Beim Ursprung, es bleibt bei der Ausgangslage ist, dass man den Taslim kurz spricht. Und Ausgangslage ist, wenn man ihn in die Länge zieht, trifft einen dadurch keine Sünde. Weil es keinen Grund gibt, jemanden deswegen zu kritisieren. Aber man kann nicht sagen, dass es eine Sünde ist, es in die Länge zu ziehen. Weil grundsätzlich brauchst du für, ähnlich auch vergleichbar vielleicht mit dem Lesen des Koran al-Karim, wenn du, einen Mettbuchstaben hast, dann machst du den ja auch nicht lang nach Lust und Laune, sondern du machst den lang, wenn es einen Grund dafür gibt. Richtig? Und du sagst Ida Ja'a statt Ida Ja'a. Warum? Weil ein Hamza danach kommt. Weil du hast einen Grund dafür. Und deswegen, das hat jetzt mit dem Koran Karim nichts zu tun und ändert auch nicht die Bedeutung der Worte. Wenn jemand Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt in die Länge, er hat natürlich die Bedeutung nicht verändert. Deswegen gibt es keinen Grund, ihn deswegen zu kritisieren. Sehr wohl aber, wenn er das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuschreibt, wenn er sagt, das ist eine Sunna, das ist Mustahab, dafür braucht man dann einen zusätzlichen Beweis. Allahu a'lam. 187. Wenn man den Wudu im Gebet verliert, muss man das Gebet neu beginnen. In diesem Hadith, in diesem Kapitel, geht es um die Thematik, dass jemand während der Ibadah des Salah diese Gebetsbedingung verliert, sage ich mal, oder verletzt, und zwar die Reinheit, die Tahara, und in diesem Fall also gemeint ist der Wudu. Und dann stellt sich die Frage, ist das Gebet dadurch ungültig geworden oder führt es dazu, oder muss man einfach den Wudu erneuern und betet dann von der Stelle weiter, wo man aufgehört hat. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und Ausgangslage auch hier ist, dass wir sagen, Ausgangslage ist, wenn die Bedingung des Gebetes verletzt ist, dann ist das Gebet ungültig. Weil das ist die Definition eines Schart. Ein Schart ist eine Bedingung des Gebetes. Dass wenn sie verletzt ist, dann ist die Ibadah ungültig. Aber wenn sie erfüllt ist, die Bedingung, heißt es noch nicht, dass die Ibadah gültig ist. Weil das ist die Definition eines Schart. Und wenn die verletzt ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Ibadah ungültig ist. Wenn jemand also sagt, wieso wird sie ungültig, ich mache den Wudu und bete dann einfach weiter, dann sagen wir nein, das darfst du nicht, es sei denn, es gebe einen Hinweis aus der Sunna darauf. Und Imam Abu Dawud, rahimahullah, im Hadith 1005, erwähnt hierzu diese folgende Überlieferung von Ali ibn Talq, die von mehr als einem Imam als unauthentisch eingestuft worden ist, aber inhaltlich verwertbar trotzdem sein kann, wie immer wieder darauf hinweisen, denn der Manhaj von Abu Dawud ist offensichtlich, dass er sagt, ich stütze mich lieber auf einen Hadith, auch wenn er leicht schwach ist, anstatt dass ich mich auf meine eigene Meinung stütze. Ali ibn Abi Talq, rahimahullah, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemandem von euch im Gebet lautlos Wind entweicht, soll er weggehen, den Wudu verrichten und das Gebet wiederholen. Weil dieser Hadith stimmt inhaltlich überein mit dem, was wir vorhin gesagt haben, nämlich mit der Ausgangslage, dass wenn ein Schart verletzt ist, wie zum Beispiel, du wendest dich von der Qibla ab, von deinem Gebet, dann musst du dein Gebet neu wiederholen. Oder zum Beispiel, du verrichtest ein Gebet, allerdings bevor die Zeit eingetroffen ist. Für all diese Sachen führen dazu, oder du verrichtest ein Gebet und während dem Gebet entblößt sich deine Aura und du verdeckst sie auch nicht sofort danach. In dem Fall, dein Gebet ist ungültig und du musst es von Neuem beginnen und nicht von der Stelle aus, wo du aufgehört hast. Allahu a'lam. 188. An der Stelle, an der man das vorgeschriebene Gebet verrichtet hat, ein freiwilliges Gebet verrichten. In diesem Hadith, Entschuldigung, in diesem Kapitel, geht es um die Thematik. Wir wissen ja, dass der Prophet a.s. vor und nach den Fardgebeten freiwillige Gebete verrichtet hat. Die sogenannten Ratiba-Gebete. Also wenn wir einen Überbegriff haben, Nafila-Gebete, Mustahab-Gebete, dann gibt es spezielle davon, also freiwillige Gebete, dann gibt es spezielle davon, die sogenannten Muqayyad-Nafila, das heißt die eingeschränkten, die zu bestimmten Zeiten, bestimmten Anlässen vorgesehen sind. Und damit darunter fallen die Ratiba-Gebete, das sind die freiwilligen Gebete, die vor und nach den Fardgebeten verrichtet werden. Und dann stellt sich die Frage, wenn man sein Fardgebet verrichtet hat, verrichtet man an der gleichen Stelle dann sein Sunna-Gebet oder woanders? Das ist die Fragestellung, die hier beantwortet werden soll. 1006. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ist jemand von euch etwa nicht imstande, etwas nach vorne oder nach hinten zu gehen oder etwas nach rechts oder nach links? Das war die Version von Abdul Warith. In der Version von Hamad, einem anderen Brief, heißt es: Für das Gebet. Das heißt, ist jemand von euch etwa nicht imstande, für das Gebet etwas nach vorne oder nach hinten zu gehen oder etwas nach rechts oder nach links? Und dann heißt es, er meinte, für das Gebet, er meinte das freiwillige Gebet. In diesem Hadith sehen wir schon die Antwort aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir ein Sunna-Gebet nicht an der gleichen Stelle verrichten sollen wie das Fard-Gebet. Und eine der Weisheiten dahinter ist die Befolgung des Propheten alaihi salatu wassalam. Und eine weitere Weisheit ist, dass die Erde, auf der man betet, zweifellos Zeugnis ablegt für deine guten Taten. Und aus diesem Hadith lernen wir auch eine sprachliche Angelegenheit, die für die arabisch sprechenden Leute wichtig ist, beziehungsweise für das Verständnis mancher Hadithe wichtig ist, und zwar, dass das freiwillige Gebet verschiedene Namen hat, und unter anderem Subha. Und deswegen, wenn man sagt Sabbaha, im Arabischen heißt es zwar Tasbih sagen, Subhanallah, aber kann auch bedeuten, dass man freiwilliges Gebet verrichtet. Kann der Luft dachal? Nein. Tayyib. Dann nehmen wir noch den nächsten Hadith, zumindest Zeit dafür. 1007. Aber bevor den nächsten Hadith, was auch allgemein diese Thematik stärkt, ist ja die bekannte Sunna des Propheten a.s.w., dass er sein Sunna-Gebet meistens zu Hause verrichtet hat. Und dann erst in die Moschee gekommen ist, um sein Fardgebet zu verrichten. Weil wenn man in der Nähe der Moschee wohnt und das zeitlich möglich ist, dann soll man das machen. Ansonsten natürlich trifft einen keine Sünde, wenn man das auch in der Moschee verrichtet, ist kein Thema. Und umgekehrt genauso, nach dem Fardgebet ist es besser, wenn man sein Sunna-Gebet zu Hause verrichtet. Weil er sagte, sallallahu alaihi wasallam, macht eure Häuser nicht zu Gräbern. Macht eure Häuser nicht zu Gräbern. Warum? Weil bei Gräbern ist es verboten zu beten, also ein rituelles Gebet zu machen. Natürlich fällt es schwer, in der Praxis sein Fardgebet in der Moschee zu verrichten, in der Gemeinschaft, und danach, weil man ist gerade im Rhythmus und betet dann gleich sein Sunna-Gebet. Aber subhanallah, yani, du gehst dann nach Hause und du vergisst dein freiwilliges Gebet, wenn du es nicht gemacht hast, und das ist die Unaufmerksamkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass man seiner gedenkt, immer wieder, in regelmäßigen Abschnitten. Er hat die 5 Gebete auch gemacht zu verschiedenen Zeiten. Und deswegen ist es auch so wertvoll, das Duha-Gebet zu verrichten. Duha-Gebet ist das Gebet, wo die Leute alle am Arbeiten sind. Wo die Leute alle dem nach ihrem Rizq streben. Und du unterbrichst das, stehst auf, machst Wudu und betest 2 Raka für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das ist von gewaltiger Bedeutung so groß, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir abnimmt die Dankbarkeit für deinen Körper, weil du musst ja für alle 360 Gliedmaßen täglich deine Dankbarkeit abliefern. Und das machst du durch 2 Raka'a al-Duha. Ja? Weil dieses Gebet ist von großer Bedeutung, weil es eben auch in einer Zeit geschieht, wo kein Gebet stattfindet, kein Fardgebet stattfindet. Wallahu a'lam. Nach dem Adhan, inshallah ta'ala, machen wir noch bis zur Iqama weiter, inshallah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir sind beim Hadith 1007 angekommen. Al-Azraq ibn Qais sagte, einer unserer Imame, man nennt ihn Abu Rimtha, betete uns vor. Dann sagte er, dieses Gebet oder ein solches Gebet habe ich mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verrichtet. Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma waren in der vorderen Reihe rechts von ihm. Ein Mann hatte den ersten Takbir des Gebetes mitbekommen. Dann betete der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam und sprach den Taslim nach rechts und nach links, sodass wir das Weiße seiner beiden Wangen sehen konnten. Er beendete sein Gebet wie Abu Rimtha, das heißt er selbst. Er sprach also über sich selbst in der dritten Person. Dann stand derjenige Mann auf, der den ersten Takbir mitbekommen hatte, um noch ein Gebet hinzuzufügen. Daraufhin erhob sich Umar eilig, fasste ihn an seinen Schultern und rüttelte ihn. Dann sagte er, setz dich hin. Das Volk der Schrift ging nur dadurch zugrunde, dass sie zwischen den Gebeten keinen Abstand ließen. Da hob der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Blick und sagte, du hast durch Allahs Erlaubnis richtig gehandelt, Ibn al-Khattab, also Umar. Abu Dawud sagte, rahimahullah, es wird auch Abu Umayyah statt Abu Rimtha gesagt. Das heißt, dieser Sahabi, dass er einen anderen Beinamen hat oder man sich unsicher ist, wie er mit Beinamen heißt. In dieser Verses Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die unauthentisch ist, allerdings inhaltlich auch übereinstimmt mit dem authentischen Hadith von davor, dass man sein freiwilliges Gebet nicht an der gleichen Stelle verrichtet, so wie das Fardgebet. Das Neue an dieser Überlieferung ist eigentlich die Weisheit, die dahinter steckt. Wir hatten zwei Weisheiten erwähnt und das mag eine dritte Weisheit sein, dass es zur Übertreibung in der Religion gehört, denn die Übertreibung in Ghulu, das ist diejenige, oder das ist das, was das Volk der Schrift verfallen ist. Das Volk der Schrift hat übertrieben in der Religion, sie hat übertrieben sowohl in der Aqidah als auch in der Ibadah. In der Aqidah haben sie zum Beispiel das Volk der Schrift, das ist das Volk des Evangeliums, die haben Isa a.s. vergöttert. Und und in der Ibadah haben sie das Zölibat eingeführt und das Mönchtum, das Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesetzlich gemacht hat, haben sie erfunden. Und dadurch sind sie in die Irre geleitet. Und das ist ja bis heute noch geblieben bei ihren Priestern, dass sie nicht heiraten. Und ihr wisst, was für Folgen all diese Sachen hat. In diesem Zusammenhang ist das Übertreiben in der Religion ein Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in die Irre leitet, Gott bewahre. Obwohl man es gut meint. Das ist der Stichpunkt, wichtige Stichpunkt. In Bezug auf Aqidah kann man nicht viel Gutes sehen darin, aber in Bezug auf die Ibadah, ein Mensch zieht sich zurück, entsagt sich diesem Leben, einfach nur das Essen trinken, was er gerade für nötig hat, was er benötigt, und möchte sich dem Gottesdienst widmen. Es kann sogar sein, nach einer Ansicht war diese Sache sogar religiös begründet. Das heißt, sie war gesetzlich, aber sie haben das nicht so gemacht, wie Allah es von ihnen wollte. Und da ist die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Sache aufgehoben worden ist, hat kein Mensch ein Recht darauf, sich Allah auf eine Art und Weise zu nähern, außer durch die der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Und dieses sich zurückziehen in die Gotteshäuser, um Allah zu gedenken, gibt es im Islam auch. Wir haben den sogenannten I'tikaf. Wir haben den sogenannten I'tikaf. Und der Prophet a.s. hat den I'tikaf 10 Tage lang gemacht im Ramadan. Einmal hat er sogar, wenn ich mich richtig entsinne, etwas länger gemacht, aber nicht eben das ganze Leben lang, sondern eben nur auf bestimmte Zeit. Und das weist darauf hin, dass unsere Religion eine Religion der goldenen Mitte ist, die dem Menschen nicht verbietet, nach Weltlichem zu streben, aber eben in einem Maße, dass dadurch die religiösen Pflichten nicht vernachlässigt werden. 189. Nach 2 Rak'a vergessen, weiter zu beten. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete uns ein Gebet bei Tag vor. entweder das Dhuhr- oder Asr-Gebet, das Mittags- oder Nachmittagsgebet. Er betete uns zwei Rak'a vor und sprach dann den Taslim. Hiernach ging er zu einem Holzbrett vorne in der Moschee und legte beide Hände darauf, die eine auf die andere. Man erkannte den Zorn in seinem Gesicht. Diejenigen, die die Moschee schnell verlassen, sagten, das Gebet wurde gekürzt, das Gebet wurde gekürzt. Abu Bakr und Umar, radiallahu anhuma, waren unter den Leuten. Sie wagten es nicht, ihn anzusprechen. Da stand ein Mann auf, den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam Dhul Yadayn nannte, das heißt den mit den beiden langen Armen. Er sagte, O Gesandter Allahs, hast du vergessen oder wurde das Gebet gekürzt? Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, ich habe weder vergessen, noch wurde das Gebet gekürzt. Er sagte, doch, du hast vergessen, O Gesandter Allahs. Da wandte sich der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, an die Leute und fragte, hat derjenige mit den beiden langen Armen recht? Sie nickten. Da kehrte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Gebetsort zurück und betete die zwei restlichen Rak'a. Dann sprach er den Taslim, dann sprach er den Takbir und warf sich nieder, so lange wie immer oder länger. Hiernach erhob er sich und sprach den Takbir. Danach warf er sich nieder, so lange wie immer oder länger. Hiernach erhob er sich und sprach den Takbir. Dann sagte man, das heißt Salama ibn Alqama, zu Muhammad ibn Sirin, einem Tabi'in, Imam der Tabi'in, hat er nach den Vergesslichkeitsniederwerfungen den Taslim gesprochen? Er antwortete, so kenne ich es nicht über Abu Huraira, radiallahu anhu. Aber man berichtete mir über Imran ibn Husayn, radiallahu anhu, dass er sagte, danach sprach er den Taslim. In diesem Kapitel, nach zwei Rak'a vergessen weiter zu beten, geht es um die größere Thematik, wenn man im Gebet einen Fehler begeht, in diesem Fall zwei Rak'a verrichtet statt eigentlich vier, wie man damit umzugehen hat. Und in diesem Hadith, liebe Geschwister, sind viele rechtliche Bestimmungen, die wir in unserem Alltag brauchen. In jedem von uns geschieht es einmal, dass er etwas falsch macht im Gebet. Oder es geschieht dir, dass jemand dich danach befragt, wie er damit umzugehen hat. Und in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt sich auch die Menschlichkeit des Propheten alaihi salatu wasalam. Und dass dass die Besonderheit von ihm a.s. ist die Leitung Allahs azza wa jall, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den rechten Weg weist und selbst wenn er etwas falsch gemacht hat oder vergessen hat sallallahu alaihi wa sallam. Und es zeigt auch, dass er a.s. ein Mensch ist wie jeder andere auch und dass wir nicht in Bezug auf seine Persönlichkeit übertreiben dürfen. Er sagt in einer anderen Überlieferung, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakkiruni. Das heißt sinngemäß übersetzt, ich bin nur ein Mensch wie ihr auch. Ich vergesse auch so wie ihr vergesst. Wenn ich also vergessen habe, dann erinnert mich. Weil manche Leute denken, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam niemals vergisst. Und wir sagen, das wäre eine Form der Übertreibung. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte selbst die Sache in Sahih Muslim, wie ich gerade gesagt habe. Und die Hadithe sprechen dafür. Und wenn er alaihi salatu wasalam nicht ein Mensch wäre wie wir, dann könnten wir sagen, wie sollen wir so sein wie er alaihi salatu wasalam? Aber das ist ja das Besondere an ihm. Er ist so wie wir, ein Mensch, aber trotzdem Allah über ein Prophet und ein Gesandter sallallahu alaihi wasalam. Und das sehen wir auch in anderen Überlieferungen, als er einmal vorgebetet hat und nachher gesagt hat, ist Ubay unter euch? Was hat dich davon abgehalten, Ubay, dass du mir weiterhilfst beim Lesen? Weil die Leitung Allahs Azza wa Jal für seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam zeigt sich nicht durch sogenannte Unfehlbarkeit, wie manche Scholastiker das nennen. Unfehlbarkeit, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war keine Maschine, er war ein Mensch, alaihi salatu wasalam. Und weil er als Mensch so viel Taqwa hatte und Wara' hatte und Iman hatte und weil er Wahyi bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, das ist das Besondere bei ihm sallallahu alaihi wa sallam. Und nicht, dass er, niemals etwas aus Versehen falsch gemacht hat oder so. Sondern danach kam die Rechtleitung. Und wir lesen das im Koran deutlich. Allah subhanahu wa ta'ala sendet ab in Surat al-Tawbah, er sagte, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Und es geht um die berühmte Situation, als er das Totengebet verrichten wollte für Abdullah ibn Ubay und Umar radiallahu anhu zu ihm kam und ihn davon abhalten wollte und ihm gesagt hat, mach das nicht. Und er sagte, warum soll ich das nicht machen? Allah hat mir gesagt, wenn ich 70 Mal für sie um Verzeihung bete, dann wird er ihnen nicht verzeihen. Deswegen mache ich mehr als 70 Mal, alaihissalam. Aber es war im Endeffekt nicht richtig. Ja? Weil diese Sachen weisen darauf hin, dass die Leitung Allahs kommt, oder die Unfehlbarkeit, wenn man diesen Begriff, der nicht aus dem Koran der Sunna kommt, unbedingt benutzen möchte, dann im Sinne von, dass er von Allah geleitet wird. Das heißt, wenn er etwas gemacht hat, dann kommt die Offenbarung und sagt ihm, nein, du musst es so machen. Wir alle kennen die berühmten Offenbarungsgrund für وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ مِنْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Oder nicht? Das heißt, auf Deutsch übersetzt, sag niemals zu einer Sache, du wirst sie morgen machen, es sei denn, Allah will. Es sei denn, du sagst so, inshallah. Das war eine der, die Juden hatten ihn ein paar Fragen gestellt und er hatte dann gesagt, ich werde euch morgen Bescheid geben. Und hat nicht inshallah gesagt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn dafür zurechtgewiesen. Weil diese Zurechtweisung, das ist seine, das ist die besondere Sache beim Propheten, alayhi salatu wassalam. Und auch bei der Übermittlung der Botschaft, es kann nicht sein, dass er die Botschaft falsch übermittelt. Das kann nicht sein. Ja? Warum? Weil die Offenbarung ist anwesend. Weil Jibril alayhi salatu wassalam unterstützt ihn. Und weil Allah gesagt hat, und das steht im Koran, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. Das heißt, wir werden dir den Koran vorlesen und du wirst ihn nicht vergessen. Du wirst ihn nicht vergessen. Das heißt, du wirst ihn nicht vergessen, wie ein Mensch sich vergisst. Aber wenn Allah will, dass du etwas davon vergisst, weil er etwas aufheben will davon, das ist eine andere Angelegenheit. Das hat aber nichts mit dem natürlichen, menschlichen Form des Vergessens zu tun. Wir gehen heute nicht mehr ein auf die fiqh-technische Angelegenheit dieses Hadithes, weil das die Zeit sprengen würde. Wir belassen es hierbei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslimi kafir. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح